Deutschlandfunk. Rock etc. Dust on your knees. Give us one or two whispers, then give us four whispers. Sunlux ist eine junge, anspruchsvolle Band. One of the original. Die Hauptmotivation von Sunlux ist nämlich, die Uhren zu überlisten, damit der Hörer Klänge annimmt, die ihm sonst zu unvertraut wären, damit er sich in einem spannenden neuen musikalischen Ort bewegen kann. Is this the future? Or is this the future? Standing over me. Experimenteller Anspruch und hoher Unterhaltungsfaktor. Das neue Album Brighter Wounds ist ein sehr persönliches Werk. Ich habe in letzter Zeit Gutes und auch Böses erlebt und diese kontrastreiche Mischung kommt auf der Platte zur Geltung. Ich habe einen engen Freund durch Krebs verloren. Es war ein langsamer Sterbeprozess. Zur selben Zeit kam mein Sohn auf die Welt. Experimentelle Beichtstuhlmusik, die amerikanische Band Sunlux. Eine Sendung von Paul Baskerville. This moment changes everything. The course of blood within your veins. A stranger's form, your skeleton. See the bones glow as they break free. Changes Everything von dem Album Bones 2015 von Sunlux. Sunlux war 7 Jahre das Soloprojekt von Ryan Lott. Als das 4. Album Bones 2015 erschien, wurden Sunlux zum Trio. Seitdem sind der Gitarrist Rafik Batiz und Schlagzeuger Ian Chang feste Bandmitglieder. Aber für Ryan hat sich, was das Arbeitsklima betrifft, nicht viel geändert. I've never been totally solo with Sunlux because I've always needed help. And still, that private, personal time that I spend making records. Ich war nie ein richtiger Solokünstler. Ich habe immer Hilfe gebraucht. Obwohl wir mittlerweile ein Trio sind, entsteht nach wie vor der große Bestandteil meiner kreativen Ideen, wenn ich allein bin. Ich bin schon die treibende Kraft der Band. Dennoch müssen wir uns auf demokratische Weise einigen, bevor wir eine Aufnahme fertigstellen. Meine Bandkollegen verfügen über eine wunderbare musikalische Sensibilität und haben Herzblut. Sie unterstützen dementsprechend meine kreative Vision. The other guys' beautiful brains and hearts help me. They're helping to guide the creative vision. I hope you are a dreamer. Dust on your knees. Give us one or two whispers, then give us four whispers. Is this the future? Standing over me. Will it grow? Will it burst with sallow blooms? What can rise from such a seed? to see the dark, can you? »40 Screams« von dem Album »Brighter Wounds«. Die drei Bandmitglieder von Sunlux leben in drei verschiedenen Städten, New York City, Dallas und Los Angeles. Da man heutzutage online verbunden ist, ist das nicht zwingend ein Problem. Es ist halt so etwas wie eine Fanbeziehung, die umso leidenschaftlicher ist, wenn man sich dann sieht. »All three of us are in different cities. The fact that when we are performing, we are with each other 24/7.« You know, so it's actually a nice ebb and flow. Wir sind zwar in drei verschiedenen Städten sesshaft, aber wenn man auf Tour ist, ist man 24 Stunden zusammen. Es kommt mir vor wie Ebbe und Flut. Entweder sind wir weit auseinander und nur online verbunden, oder wir haben eine intensive Zeit zusammen. Bei der Entstehung vom aktuellen Album Brighter Wounds standen wir zum ersten Mal in unserer Geschichte 12 Tage zusammen in einem Proberaum. Ich glaube, dass diese Zusammenkunft einen großen Einfluss auf den Sound und auf das Feeling der Platte gehabt hat. Das war Neuland für uns. In the end, the feeling and the sound of the record. And that was new for us. Days we were young, we took photographs of everything we could see. We knew we were impervious, no matter how we'd bleed. We never fought for breath, priest and prophetess. We were nothing we would define. Invincible skin, it's how we all. Oh. on our feet. We had to run from it. Priest and prophetess we were. Nothing we would deny. Invisible skin. Where is the world within? This is a dream state. Dream State von dem Album Brighter Wounds. Auf Brighter Wounds offenbart Ryan Lott mit kontrolliertem Pathos seelische Wunden, opulente Streiche, Chöre und Keyboard-Spektakel. Mal ist der Sound zart und dünn, mal fett und pompös. Durch diese kontrastreichen Stimmungen bleibt das aktuelle Album durchgehend spannend. Ein Stück ist dafür besonders repräsentativ. The heart of the record is All Directions. This song is arranged really in two parts, two distinct parts, and in a way it's two songs in one. But das Herzstück der Platte ist All Directions. But of course, es besteht aus zwei Teilen, fast wie zwei verschiedene Songs. Das Lied verkörpert das Intime, das Private, aber auch das grandiose und bombastische Feeling von Sunlux. The small and private, but also the grand and blown out, both emotionally and texturally, musically. leave it all to me. All Directions von Sun Lux. Ryan Lott singt mit fast schmerzhafter Intimität. Er flüstert dem Hörer ins Ohr, als gäbe es kein Entkommen. It's an aesthetic choice for sure. I prefer the way that my voice sits when it's clearly heard. Es ist eine ästhetische Wahl. Ich finde es einfach besser, wenn mein Gesang deutlich zu hören ist. Meine Stimme hat eine gewisse Zerbrechlichkeit und eine Emotionalität, die nicht gut rüberkommt, wenn sie im Mix vergraben ist. Dieses Album ist autobiografischer als die bisherigen Platten. Vielleicht habe ich mich deshalb unbewusst dafür entschieden, die Texte so sehr in den Vordergrund zu stellen. I feel the desire for them to sit with prominence in the mix. Aren't we beautiful ones? Aren't we beautiful ones? Sich selig so zu öffnen, sein Innerstes nach außen zu kehren, ist gewissermaßen Neuland für Ryan Lott. Es ist ungewöhnlich, dass experimentelle Künstler so persönlich werden. Meist bleiben die Texte abstrakt und wenig greifbar. Sie sind Teil des Experiments. Aber der 39-Jährige hat, was dieses Album betrifft, ein großes Mitteilungsbedürfnis. I've always strived to write lyrics that feel open-ended, that invite the listener to bring their own stories. This time I, that's still the case, but I feel in order to ich war immer bemüht, Texte zu schreiben, die offen für Interpretationen waren. Das ist eigentlich meine Grundeinstellung. Aber ich habe zum ersten Mal das Bedürfnis verspürt, transparenter zu sein. Grelle Wunden. Ich habe in letzter Zeit Gutes und auch Böses erlebt. Und diese kontrastreiche Mischung kommt auf der Platte zur Geltung. Ich habe einen engen Freund an Krebs verloren. So ein langsamer Sterbeprozess. Zur selben Zeit kam mein Sohn auf die Welt. Es war ein langsamer Abschied von einem Freund und ein langsames Hallo sagen zum Neugeborenen. Das fand ich alles sehr bewegend. And those two saying a slow goodbye and a slow hello at the same time was quite a profound experience. Just a phantom muse. What was the form, the flesh, the feet, the face? Labour von Sunlux von dem Album Brighter Wounds. Die Musik von Sunlux wirkt an der Oberfläche leichter verdaulich, als sie es eigentlich ist. Musikfans, die einen großen Bogen um aggressive Musik jeglicher Art machen, könnten erstmal denken, Sunlux sei nett, sanft und sogar schlaffördernd. Aber der Schein trügt. Der Teufel steckt im Detail. I think that's a compliment, at least for me. One of the original thrusts of the Sunlux project was to, in some ways, do just that. It's kind of to dupe the ear into. Das ist ein Kompliment. Die Hauptmotivation von Sunlux ist es, die Ohren zu überlisten, damit der Hörer Klänge annimmt, die ihm sonst so unvertraut wären, damit er sich in einem spannenden, neuen musikalischen Ort bewegen kann. Vom ersten Album habe ich mir überlegt, kann ich Popmusik ohne Refrain komponieren? Diese Grundidee von mir wurde von einer ganz alten katholischen Meditationspraxis, Lectio Divina, inspiriert. Und zwar wird ein einziger Satz immer wiederholt. Durch die Wiederholung kann man immer wieder was Neues über den Text lernen, gerade wenn die musikalische Kulisse, die dahinter liegt, sich immer wieder verändert. Das Prinzip dieser Meditation ist universell. Man denkt über eine Idee nach und dann atmet man. Das lässt sich gut auf Musik übertragen. Es gibt einfache Musik, die man nur einmal hören muss, um sie zu begreifen. Andere Musik öffnet sich langsam, wenn man sie mit etwas Geduld nach und nach wahrnimmt. Das ist die Art von Musik, die ich hören möchte. And then there's other music that maybe blossoms slowly through time and through repetition, and of course that's the kind of music that I want to hear. We were at war with walls and mazes, torn up and tearing inside. You wooed us out to open places, trading our death for your life. You raised the sun to warm our faces. Thank you. astonishing us with light. Das war das Stück War von Sunlux von dem Debütalbum At War with Walls and Mazes 2008. Ryan Lott ist zwar ein Multi-Instrumentalist, dennoch bastelt auch noch an seinem Computer, Klänge zu erzeugen. You can come at music from a million different ways. Music has 1,000 arms and will take you in. Man kann Musik auf unterschiedlichste Art wahrnehmen. Musik hat tausende Fühler, die sich ausstrecken und dich umarmen. Es gibt Leute, die ich kenne, die keine herkömmliche musikalische Ausbildung haben, aber sie haben eine tiefgründige musikalische Sensibilität. Sie verfügen über eine gewisse Naivität, die sie offen für musikalische Experimente macht. Jemand, der eine klassische Ausbildung gehabt hat, nimmt im Zweifel diese kreativen Möglichkeiten nicht wahr, weil sein Gehirn so angepasst reagiert. Obwohl ich eine klassische und Jazz-Ausbildung genossen habe, arbeite ich auch gerne mit Computern, Musik zu komponieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Als ich Computermusik entdeckt habe, sah ich eine Chance, mich kreativ zu entwickeln. Es ist wie eine andere Tür im selben Haus. I saw it as an extension of possibility. I see it as just, you know, a different door in the same house. Easy. Easy von dem Album Lantern 2013. Normalerweise gibt es alle paar Jahre ein neues Sunlux-Album. Aber einmal hat Lott einen netten musikalischen Ausflug mit Freunden gemacht. 2014 mit dem Projekt Sisyphus. Dort arbeitete er mit dem Songwriter Sufjan Stevens und mit dem Hip-Hop-Künstler Serengeti. When you make a record, you're also tangled up in the memory of making it. Wenn man eine Platte gemacht hat, ist man durch die Erinnerungen beeinflusst, die man hat, besonders wenn das Album mit Freunden entstanden ist. Und deshalb kann man nicht so gut Bilanz ziehen, um es objektiv zu beurteilen. Aber es war schon ein tolles Projekt, weil wir alle aus einem unterschiedlichen Umfeld kommen. Es war so ein Fall, bei dem wir wegen eines gegenseitigen Respekts füreinander zusammengekommen sind und nicht wegen der musikalischen Gemeinsamkeiten. Wir sind halt Freunde. Aesthetic choices and practices. But we were friends. Held up in a bit in Sufjan's studio, but actually most of the time we spent in my wife's brother's. Das Album entstand zum Teil in Sufjans Studio, aber der größte Teil wurde im Jugendzimmer meines Schwagers in Indiana aufgenommen. Wir musizierten den ganzen Tag, guckten schlechte Filme am Abend und tranken etwas zu viel, und am nächsten Tag ging es so weiter. Es war mit keinen Erwartungen verbunden und war deshalb sehr befreiend. Das Album klingt wie drei Freunde, die zusammen musizieren, die sich nicht davor scheuen, verwundbar zu sein, die einfach sein durften, wie sie sind, aber dabei doch herausgefordert wurden, ein bisschen was anderes zu machen. This album sounds like three friends making music, being vulnerable with each other, allowing one another to be themselves. And also challenging each other to do something a little different. Sisyphus mit dem Stück Take Me. Das aktuelle fünfte Album von Sun Lux Brighter Wounds ist sehr persönlich. Die Songs sind tendenziell weniger eingängig als seine früheren Werke, aber fesselnd, ergreifend und außergewöhnlich. I started playing the piano when I was 6 and I really just hated it for at least 5 years. And that's one of the best things that they've did for me. Als ich 6 war, fing ich an, Klavier zu spielen, und ich habe es mindestens 5 Jahre lang gehasst. Das Beste, was meine Eltern für mich getan haben, war, darauf zu bestehen, dass ich nicht aufhöre. Ich entwickelte das dringende Bedürfnis, Musik selbst schaffen zu wollen. Nun, da ich erwachsen bin, will ich Neuland erforschen. Ich möchte neuartige Klänge erzeugen, die ich selbst vorher nicht gehört habe. Die Faszination für mich ist, was Neues zu entdecken. Ich sehe es als meine Aufgabe, eine Koexistenz zwischen neuen und vertrauten Klängen zu schaffen. Nämlich diese seltsame Kombination, die dafür sorgt, dass der Hörer sich heimisch fühlt, aber doch was ganz Neues entdeckt. Die Entwicklung von Ryan Lott ist ungewöhnlich. Als Kind hatte er eine Aversion gegen Musik. Nun hat sich Musik zu einer Obsession entwickelt, die immer wieder neue Form gewinnt. Es wird Bands auch heutzutage wieder oft vorgeworfen, sie seien nicht innovativ genug und zu traditionsbewusst. Lediglich ein Abklatsch der Vergangenheit. Sun Lux fällt in dieser Hinsicht aus dem Rahmen. Das Ziel von Ryan Lott ist, möglichst klischeefrei zu sein. Das war Rock etc., experimentelle Beistuhlmusik. Die amerikanische Band Sun Lux, eine Sendung von Paul Baskerville, Redaktion Tim Schauen, Technik Günther Arnold. when you tell the truth slowly. Lie to me like I need you to do, so I can hear you say something that's right. Slowly lie to me like you do. Oh, when you tell the truth. Please be careful what you say. If I split in two, you will be to blame. 'Cause I know nothing better and nothing worse than how you twist your letters into words. Slowly lie to me like you do. When you tell the truth slowly, lie to me like I need you to do, so I can hear you say something that sounds right. Slowly lie to me like I need you to do. When you tell the truth, tell me what to believe, and tell me what to deny. Whisper into my ear till everything dark turns bright. Slowly lie to me like you do. When you tell the truth slowly, lie to me like I need you to do, so I can hear you say something that sounds right.